Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 17 bis 20. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch. Solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, so lange, bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Gott segne dieses Wort. Gesetz und Propheten. In diesem Bibelabschnitt hier, diesem Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, lernen wir mehr über Gesetz und Propheten. Und Jesus ist hier nun, spricht den Menschen hier ins Herz, zu verstehen, dass ihm das Gesetz, also das mosaische Gesetz, ja, die 10 Gebote und alle anderen Gesetzmäßigkeiten aus dem Gesetz Mose, die alleine, sich an diese Gesetze zu halten, ohne Gott und ohne ihn, ohne Jesus Christus, führen nicht zu Gott und führen eben in die Verdammnis, in alle Ewigkeit. Und Jesus Christus hat eben, wenn er spricht von Gesetz und Propheten, spricht er eben also von Moses, also Moses als dem Gesetzgeber und den Propheten, eben verkörpert durch Elia, ja, einen der größeren Propheten aus dem Alten Testament. Und beides ja, sehr gottesfürchtige Menschen. Ja. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, wenn Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Gott segne dieses Wort. Also das ist Jesus Christus Versprechen, dass er das Gesetz und die Propheten erfüllt in sich. Ja? Und was bedeutet das? Also es ist eben so, dass eben das Gesetz, eben die Gesetzgebung dazu da war, den Menschen zu helfen in ihrer Beziehung zu Gott. Und die Propheten hatten dieselbe Funktion auch und haben eben den Messias, also unseren Herrn Jesus Christus, an verschiedenen Stellen prophezeit. Und Jesus Christus ist also da als Gott im Fleische und erfüllt eben diese beiden Vorgänge, also das Gesetz und die Gesetzgebung und die Propheten. Und ich möchte euch einladen, nochmal in das Markus-Evangelium zu gehen, hier, Markus Kapitel 9, Vers 1 bis 13, die Verklärung, das nennt sich die Verklärung Jesu. Und lest mal da durch, was da passiert. Im Englischen nennen wir das Transfiguration, the Transfiguration, Deutsch die Verklärung. Und da kommt es darauf an zu verstehen, dass eben Jesus da mit Moses und Elia spricht. In einer himmlischen Weise. Ja? Und das ist kein Sinnbild oder so, sondern das ist wirklich geschehen. Und Johannes und Jakobus und Petrus sind da als menschliche Zeugen, die das eben wahrnehmen. Und Gott selber erklärt eben die Verklärung, also das, was Jesus hier sagt, die Erfüllung, eben bestätigt Gott selber durch sein Wort. Gott selber spricht aus dem Himmel, um das eben zu bestätigen, dass das, was eben Jesus Christus hier ankündigt, auch so genauso ist. Und das ist schon, darauf kommt es an zu verstehen, dass da die Verklärung eben direkt, es ist nicht nur, dass Jesus eben gesagt hat, eben, ich werde das Gesetz, die Propheten und das Gesetz und die Propheten erfüllen, sondern da ist das eben auch bestätigt worden und eben dann durch Jesus Christus Tod, Kreuzigung, Tod und Auferstehung dann eben bestätigt worden, ja, durch den Heiligen Geist, der durch den unser Herr Jesus Christus wieder auferstanden ist. Ja? Die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und das ist es da, wo es hier drauf ankommt. Und Jesus, wie gesagt, versucht eben den Menschen zu erklären, dass in eigene gute Taten, irgendwie anderen Menschen Gutes zu tun, in eigener Kraft und Anstrengung, in eine persönliche Beziehung mit Gott zu kommen, dass das außerhalb von Jesus Christus nicht möglich ist. Darauf kommt es an. Ja? Und deswegen ist eben dieses hier aus der Seligpreisung von der Bergpredigt so wichtig zu verstehen, dass wir in eigener Kraft und in eigener Stärke gar nichts bewirken können. Ja? Und das ist das, worauf unser Jesus Christus hinweist. Und es passiert noch viel, viel mehr. Also es könnte noch viel, viel mehr gesagt werden. Aber die Prophezeiungen sind also in und durch Jesus Christus erfüllt. Gott ist gekommen. Und nicht alle, manche Prophezeiungen stehen noch aus. Zum Beispiel, dass Jesus Christus das zweite Mal zurückkehrt, also am jüngsten Tag. Das ist noch nicht erfolgt. Und wir wissen nicht, wann das ist. Die Bibel sagt uns nicht, wann das ist. Und wir sollen auch nicht uns darauf fixieren, beziehungsweise Zukunftsvoraussagen und sowas machen. Das tun wir nicht. Die Bibel warnt uns davor, das zu tun. Das machen wir nicht. Ja, also darauf kommt es nicht an. Jesus Christus kommt, wenn er kommt. Und hier sind eben Gesetz und Propheten durch Christus erfüllt. Und geht mal rein, lest mal durch im Matthäus-Evangelium, 5. Kapitel. Und er sagt noch viel, viel mehr. Es gibt auch praktische Hinweise. Und hilft uns dazu verstehen, wer er ist. Ja, also Jesus Christus, also unser Herrgott, Gott im Fleische, ist dann Mensch geworden in und durch Jesus Christus. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir hier, dass du uns hilfst, das Gesetz zu verstehen und die Propheten, dass das alles in und durch dich erfüllt wurde. Und auch erinnerst du uns an die Verklärung im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 1 bis 13. Das ist schon erstaunlich, wie das alles zusammengefügt ist und sich zusammenfügt und dass du eben Gesetz und Propheten erfüllt hast und durch dich. Das heißt nun nicht, dass wir uns von den 10 Geboten abwenden, ganz im Gegenteil. Die sind immer noch Teil von dir, unserem Herrn Jesus. Also wir tun gut daran, uns an die 10 Gebote zu halten, ja, und sind aber dankbar, dass du uns all dieses hier ins Herz sprichst durch dein Wort, durch die Bibel und wir eben, ja, hier eine sehr praktische und direkte Hilfe haben, zu verstehen, wer du bist als Gott im Fleisch und warum du gekommen bist, um für uns, für unsere Sünden am Kreuz zu sterben und eben, dass in und durch dich Gesetz und Propheten aus dem Alten Testament erfüllt worden sind. Und das ist wirklich entscheidend zu verstehen. Wir danken dir, Jesus, für all diese Wahrheiten und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Wir danken dir, Jesus, lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.